In den Kasernen, da warten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Die schönen Mädchen verlassen sie. So ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer, das wissen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie. Und Menschenbrüder befehlen sie. So war's schon immer und endet nie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. Kreuz unter Kreuzen, wer denkt an sie? So war es immer, begreift man nie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. In den Kasernen, da warten sie. Neue Kasernen baut man für sie. Es ist wie immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie.